Hallo und herzlich willkommen zur 6. Episode der 2. Staffel des Plotspringers. Ich bin Dennis und bei mir im Studio sitzt Fabian. Das ist neu. Domi hat eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt aufgrund von traumatischen Erlebnissen. Wer ist Dominik? Das bleibt unser Geheimnis, Freunde. Wir sind euch noch eine Antwort schuldig. Unser Top 1 der nicht intelligenten Gegner im Rollenspiel. Ich brauch's nicht fragen, ich war nicht dabei. Fabian hier wartet genauso wie ihr auf eine Auflösung dieser spannenden Frage. Platz 1 sind selbstverständlich Zombies! Ja, natürlich, Zombies, immer. Also immer. Zombies gehen immer? Auch wenn man sich spontan trifft, One-Shot-Zombie-Chronik läuft. Ja, geht einfach. Du sagst einfach so, wie wir es gestern in unserer DSA-Runde gemacht haben, packt mal alte Charaktere aus, die ihr nicht mehr packt mal alte Charaktere aus, die ihr gerne spielt. Und dann machen wir Zombie-Chronik. Und dann gibt's aufs Maul. Ja, macht Spaß. Ziemlich einfach. Ganz einfach. Zombies, universal einsetzbar. Verschiedene Origins können die ja haben. Magisch, viral. Da sind wir wieder bei den bakteriellen Bedrohungen, unserem Top 4. Ja, genau. Top 3? Nee, Top 3 waren die großen Monster. Top 4. Top 4. Ja. Gut, aber heute haben wir was anderes vor. Ich habe das Thema wieder vergessen. Fabian, also wirklich. Wir reden über unsere liebsten Archetypen, haben da eine Top 3 erstellt. Also jeder seine Top 3, weil wir da nicht die gleichen Geschmäcker haben. Richtig. Dennis, fang du einfach mit deiner Nummer 3 an. Nummer 3 ist eindeutig der Gildenmagier oder in Systemen, wo der Gildenmagier nicht möglich ist, der Gelehrte. Jemand, der unglaublich viel über die Welt weiß, vielleicht ein bisschen weltfremd ist, vielleicht als Magier ein bisschen praktisches Wissen über bestimmte Bereiche hat, der hochspezialisiert ist, gerade auf Wissens- und Sprachtalente, der sich mit jeder noch so abseitigen Spezies unterhalten kann, der immer noch ein Fun-Fact oder auch ein Hard-Fact zu jedem Thema beizutragen weiß und wo ich einfach mein Ich-labere-gerne ausleben kann. Dafür muss man sich eigentlich immer, wenn man so einen Charakter spielt, immer ein bisschen in das System eingeliedert haben, glaube ich. Ja, richtig. Aber genau das ist dann für mich auch immer die Motivation, mich in dem System zurechtzufinden und mich einzuleben. Und deswegen stört mich das überhaupt nicht. Yep. Ach, ich finde das immer ein bisschen anstrengend. Ich spiele auch manchmal ganz gern sowas, aber es kommt immer aufs System an. Ja, ich erkunde gerne so über diesen akademischen Zugang diese Welt. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Das ist für mich immer so eine super Möglichkeit. Ja, genau. Weißt du? Ja, du kannst diese Begeisterung nicht teilen, richtig? Nicht so immer. Ja, verstehe. Ja, meine Top 3... Ich bin halt ein bisschen trocken, okay? Ist ja kein Problem. Du sagst mir, sagst ja auch öfter Leuten, dass ich zu hochgestochen rede, zum Beispiel im Podcast. Ja? Ja. Ist ja so, sagen aber viele auch. Das habe ich mir von Sabine auch vorhalten lassen dürfen diese Woche. Ja? Ja, außer du bist betrunken, dann nicht. Stimmt. Doch, dann eigentlich auch. Das haben ja auch schon Leute gesagt. Selbst wenn ich betrunken bin, dann rede ich noch hochgestochen. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Nee, du kitzelst aus mir ja auch normalerweise schon die vulgäre und obszöne Seite raus, Domi. Ja, so Fabian. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich glaube, Dominik ist wieder da. Meine Nummer 3 ist der Zwerg. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, da geht es nicht nur darum, um den Zwerg selbst. Also diese typische biertrinkende, axtschwingende Typ, sondern auch einfach so diese Personifizierung. Muss kein Zwerg sein, aber diese Art von Figur. Wenn Tommy Outtime 50 cm kleiner wäre, wäre er ein absoluter Paradezwerg mit seinem Kinnbart. Wenn ich schon mal Bartwuchs hätte. Seiner Breite. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Ja, so in der Art, also so. Macht Spaß, weil wir spielen bei unserer Feldrunde, spiele ich einen Zwerg. Leicht asozial angehaucht, zum Schläger, das macht sehr viel Spaß. Obwohl ich auch bei DSA zum Beispiel gerne Hügelzwerge spiele. Hügelzwerge? Ja. Das ist so eine Rasse, da kannst du mich jagen mit. Dann spiele ich tausendmal lieber einen Firnelf als einen Hügelzwerg, definitiv. Ich hab schon beides gespielt. Ja. Was machst du da? Hast du ein Foto von mir gemacht? Damit unsere Leser einen Zwergeneindruck bekommen. Unsere Zuhörer. Also, egal. Ja, gut. Zwerge. Nee, Zwerge sind für mich irgendwie so ein... Also, ich spiele einfach nicht gerne Zwerge. Dieses Störrische und Mürrische und die Nähe zu Feuer und Erde und... Aber macht einfach Spaß, manchmal einfach so ein Mods-Typ zu sein. Ach, ist doch eh alles scheiße. Macht Spaß manchmal. Ja, du bist ja Outtime auch nicht viel anders. Ich sehe immer das Positive in der Welt. Ha. Ey, so negativ bin ich auch nicht. Ich mods halt gern. Ich auch. Ich reg mich gerne auf. Siehst du? Easy going. Okay, deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist so richtig ein Archetyp, der Socializer. Ich bin gerne der Kid, der die Gruppe zusammenhält, zumindest wenn ich einen guten Tag habe. Ich bin gerne der Typ, der vorgeschickt wird, um mit irgendwelchen anderen NSCs zu reden, zu interagieren. Ich bin der Typ, der gute Deals raushandelt, Aufträge annimmt, Aufträge abgibt und die Gruppe auf sozialem Wege aus brenzligen Situationen manövriert. Nimm meinen letzten Game of Thrones Charakter, der ist, glaube ich, so die perfekte, das ist so, glaube ich, die reinste Form des Archetyps Socializer, die ich hier gespielt habe. Ja, und fällst um, wenn dich einer nur blöd anguckt. Ja, wenn mich einer blöd anguckt, falle ich tot um. Aber muss mal geben, der Charakter, also so ein normaler Charakter hat ungefähr 6 Lebenspunkte. Das ist ungefähr genug Lebenspunkte, um mit Glück einen Schwertschlag zu überleben. Also mit sehr viel Glück. Dennis hat einen. Ich habe einen Lebenspunkt, ja. Und ich bin fettleibig. Das heißt, ich bin auch noch ein gutes Ziel. Nee, hast du drei? Eins. Ich weiß es nicht. Also ich kann auf jeden Fall einmal einen Schlag von einem... Ich kann es einmal überleben, dass mir eine Stecknadel auf den Kopf fällt. Ja. Oder wenn du umknickst. Auf den Boden fällst, tot. Ja. Richtig. Unglaublich. Aber ich habe letztes Mal sogar eine Kampfsituation... Oder vorletztes Mal eine Kampfsituation gelöst. Diese Duellsituation im Thronraum. Ich habe den Gegner einfach an die Wand gelabert. Das stimmt, ja. Ja. Es funktioniert auch. Mir ist das manchmal immer ein bisschen zu anstrengend. Ich habe vor allen Dingen nicht einen NSC, sondern einen anderen Spieler an die Wand geredet. War, glaube ich, Reini oder war das? Nee, ich glaube, das war Katrin. Stimmt, Katrin war es. Ich habe Katrin an die Wand geredet. Ist jetzt auch keine Spielerin, die sich einfach an die Wand reden lässt. Ich fand das gut gelöst. Ja? Ich muss sagen, da war ich stolz auf mich. Da habe ich meinen Charakter mal so richtig ausgespielt. Fantastico. Ich weiß, danke. Dein Sohn ist auch nicht besser. Mein Sohn? Der Manu halt. Ach so. Ach ja, stimmt, mein unehelicher Sohn. Darüber reden wir nicht. Kommen wir lieber zu deiner Nummer zwei. Der ehrenhafte Ritter mit dunkler Vergangenheit. Erzähl was. Weiß nicht. Ich spiele ja gern auch zum Beispiel jetzt im PC-Spiel oder sowas immer so gerne so eine Paladin-Rasse, so dicke Rüstung, Schwert und Schild spiele ich immer ganz gern. Und das ist zum Beispiel jetzt bei Game of Thrones mein Charakter, das ist halt ein Ritter, typischer Ritter, lange Zeit auf Reisen, jetzt wieder endlich angestellt, wo der eigentlich immer so scheint, als ob er eine weiße Weste hätte, immer sehr ehrenvoll ist, auch sehr höflich und auf Etikette achtet und so weiter, aber im Hintergrund eigentlich mal was Böses gemacht hat. Das ist einfach eine dunkle Vergangenheit und die sollte nicht an Tageslicht kommen, weil man ihn dann im ganzen Licht anders sieht. So, ich finde das sowas immer ganz interessant, wenn das mal dann zum Vorschein kommt. Ja, der Charakter, der vordergründig ehrenhaft ist und vielleicht auch ernsthaft bemüht darum ist, diese Ehrenhaftigkeit tatsächlich zu leben, der aber genau das vielleicht nur deswegen tut, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ja, genau, sowas. Das ist total spannend, sowas für die Vergangenheit. Ja, das ist einfach ein interessantes Schauspiel- und Charakterspielkonzept. Ja, vor allem, weil man dann den Charakter, wie gesagt, in einem anderen Licht sieht, wenn das dann irgendwie dann herauskommt, was eigentlich das Böse war. Ist sowieso immer spannend, wenn ein Charakter Geheimnisse hat, hinter die anderen Spieler dann kommen. Das charakterisiert einen Spieler viel besser, als wenn du denen irgendwie ein Exposé zuschickst. Das ist meine Charaktergeschichte, ach und übrigens. Ja, finde sowas auch mal ganz spannend. Das Erspielen ist super. Mache ich oft eigentlich bei Charakteren. Immer so eine Rolle, die vordergründig irgendwas haben und im Hintergrund ist irgendwas passiert oder sowas. Das macht immer ganz gut Spaß, weil vor allem... ich finde es auch immer ein bisschen blöde, wenn man sofort immer eine ganze Hintergrundgeschichte abliefert, weil man sich dann extrem festlegt und man kann halt nicht irgendwie wie so kleine Geschichtchen erzählen oder sowas. Nee, ich find's bei meiner Top 1, die ich dann später sagen werde, ist das relativ wichtig, dass die Hintergrundgeschichte ein bisschen offener ist. Ja, gut. Meine Nummer 1 hat auch eine Hintergrundgeschichte. Meistens eine, die gut anfängt und böse endet. Mein Top 1 Archetyp ist der Paktierer. Mit der Paktierer meine ich jetzt nicht zwingend so den Kultisten in Cthulhu, der irgendeinem Gott verfallen ist, oder den Paktierer, der in DSA wirklich einen Pakt eingegangen ist, sondern einen Charakter, der sich irgendwann, idealerweise während des Spiels, von einem eigentlich guten oder neutralen Charakter wandelt zu einem Bösen. Das, was ich in der letzten Episode oder in der vorletzten Episode bei Breaking Bad angesprochen habe. Ein Charakter, der nachvollziehbarerweise von einem guten zu einem bösen Charakter wird. Das war Folge 4. Also vor 2 Episoden. Wir sind jetzt bei 6. Nee, bei 3 war das. Folge 3 war das. Na gut. Also in irgendeiner der vorhergehenden Episoden haben wir uns ja mal über unsere Lieblingsserien unterhalten. Und da habe ich ja Breaking Bad angeführt. Und das ist, genau solche Charaktere liebe ich zu spielen, die dann irgendwann auch eine Berechtigung haben, zumindest eine subjektiv empfundene, böse zu sein, böse Dinge zu tun. Und gerade in DSA finde ich Paktiere einfach von ihren Möglichkeiten und dem Fluff, mit dem man sie ausstatten kann, unglaublich toll. Bin richtig verliebt in die Klasse der Paktiere. Solche Charaktere enden dann halt wahrscheinlich auch immer relativ flott. Also war so also meine Erfahrung, dass die meistens dann halt auch an diesem Böse, was sie dann in sich haben, oftmals scheitern und sterben. Mein wichtigster Überläufer, Harald von Gune, ein ehemaliges Mitglied des Rats der Helden und nun an der Seite seines Vaters in Yolgomak, Leiter irgendeines Akademiezweigs, der lebt noch. Er hat sich einfach nach Yolgomak transversalisiert. Das überlebt. Das war eine Würfelorgie. Aber Merkmals Kenntnis Metamagie zahlt sich halt manchmal aus. Das stimmt wohl. Ja, also wie man schon merkt, diese Begriffe, die wir jetzt verwenden, sind eigentlich auch nur so... Es sind Archetypen. Archetypen. Also es kann, der Paktierer muss nicht, wie gesagt, mit Dämonen zu tun haben oder sowas, sondern es geht um dieses eingesamte Böse. Moment, das klang irgendwie falsch. Naja. So, meine Top 1 ist der schelmische Schurke. Weiß nicht, wie ich das anders nennen konnte. Also so ein bisschen so ein Han Solo, den ich da gerne. So ein Charakter spiele ich auch bei Star Wars. So ein bisschen so ein Revolverheld, ein Tu-nicht-gut, ein Lügner, der nicht dumm ist oder sowas. Der, ich glaube, ich habe die höchste Intelligenz der ganzen Gruppe. Naja, halt eher Wits als Intelligence, oder? Also nee, der ist schon intelligent. Intelligent, und, okay. Und Wits. Aber so, der aber immer deutlich unterschätzt wird, weil er halt immer Witzchen reißt. Ich bin ja echt auch immer so einer, ich kann meine Klappe nicht halten, ich muss immer irgendwelche Witze machen oder einen dummen Kommentar abgeben. Das kann ich dann gut in dieses Rollenspiel damit einpflegen und das macht dann auch immer ziemlich Spaß. Das ist auch so ein bisschen Socializer, ein bisschen mit drin, aber halt eher so dieser Untergrund-Socializer, sag ich jetzt mal. Und vor allen Dingen ein Kämpfer, der auf Geschick basiert, oder? Ja, genau. Nicht auf Kraft. Ja. Das hatte ich mir auch überlegt, ob ich als meinen zweitliebsten Punkt oder drittliebsten Punkt den geschickten Kämpfer aufnehme. So einen Neugebauer-Typen, also das war ein Vampire-Life-Charakter von mir, der sehr gut mit Schusswaffen umgehen konnte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben durch diesen Charakter ist in der Vampire-Domäne ein neues Verb erfunden worden. Neubauern. Neugebauern. Ja. Hat da jemand umgebracht, wurde der neugebauert. Ja, und auch andere Leute, die mit Kanonen auf Spatzen geschossen haben, haben teilweise dann das Verb Neugebauern für ihre Aktionen verwendet. Ja. Wunderbar. Es ehrlich will man Neubauern, Neugebauern. Ach, war schön. Ja. Ja, so schelmische Schurken, Revolverheld hast du vorhin als Synonym verwendet. Sowas spiele ich eigentlich auch ganz gern, aber sie gehen mir mit der Zeit auf die Nerven. Ja. Diese Charaktere. Und das habe ich gemeint mit diesem Hintergrundding, weil der Charakter ist ja ein kleiner Lügner. Ja? Und ich erzähle immer, wenn wir spielen, immer so Geschichten aus der Vergangenheit. Ja, das weiß ich noch. Ach, damals, als ich mal dieses eine Schiff geklaut habe und dann wieder verzockt habe. So in der Art. Das ist immer ganz cool, wenn das dann offen ist, weil dann weiß es keiner, was jetzt genau passiert ist. Das ist es dann immer. So spiele ich auch immer ganz gern. Früher, muss ich sagen, habe ich früher immer auch so Hau drauf gespielt. Aber zum Einstieg ist ein Hau drauf einfach extrem simpel zu spielen. Das stimmt, und das aber irgendwann entwickelt man immer so seine Vorlieben. Oh, ich weiß nicht, ob wir diese Contact-Gruppe hatten und ich habe dann einen, oh, das ist ein bisschen rassistisch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, schwarzen Anwalt und jeder hat gelacht, das fand ich gut. Jerome. Das fandst du gut, okay. Jerome, also so ein richtig schöner Niggername. Ups. Das also wirklich. Ja, das ist langsam mal überlegen, ob wir eine Zensur hier einführen müssen oder sowas. Weiß nicht, könnte man einfach eigentlich nur Explicit Content. Ja, Full Language. Sowas packen wir rein. Ja, Full Language, ja, Alter. Du besorgst die Grafik, ich binde sie ein. Okay. I try. Wir wollen mit der Episode hier auch wieder anregen, dass ihr uns mal erzählt, was denn eure liebsten Archetypen sind. Das interessiert uns nämlich. Vielleicht kommen wir ja auch mal auf die Idee, was völlig Neues auszuprobieren. Ich bin ziemlich festgefahren in meinen Archetypen. Ich spiele eigentlich fast immer das. Ich auch. Also die letzten Charaktere, die ich gespielt habe, waren immer irgendwie in diese Richtung so ein bisschen. Mhm. Der Anwalt zum Beispiel war auch eher so ein schelmischer Schurke als irgendwas anderes. Mhm. Neger halt. Und was? Auch nicht so. Ich spiele immer sowas. Also, ich weiß nicht, ich komme da überhaupt nicht raus daraus. Fexgeweihte. Ja, genau. Mhm. Oder halt Chorgeweihte. Mein einziger Fexgeweihte ist leider den Behörden übergeben worden. Ja, der Chorgeweihte zum Beispiel. Ich kann sowas auch nicht spielen. Sowas würde einem guten Fexgeweihten Spieler nicht passieren. Nee. Zum Beispiel, mein Chorgeweihte, der ist auch so eine Mischung zwischen dem schelmischen Schurken und diesem ehrenhaften Ritter ein bisschen. Mhm. so eine Mischung dann. Na, das ist dann der strahlende Ritter, der seine schelmische Vergangenheit noch nicht ganz abgelegt hat. Ja, genau. Da immer wieder reinrutscht. Also auch eine spannende Charakterherausforderung. Ist doch der einzige Chorgeweihte, den ich kenne, der aus Kunshom kommt. Okay. Also die alle sind immer bei Fasar, weil das immer, ja, das ist hier, das ist das mit dem Blut und dem das Schwert und böse. So. Böse. Ja, das sind immer die Kämpfer. Und ich dachte mir, wieso denn? Gold ist viel wichtiger als Kämpfen für einen Söldner. Ich bin eh dafür, dass wir mal eine Achatsgruppe oder eine Zelitengruppe oder irgendwas spielen und da einen Kretonch-Priester. Oh, krass, ey. Na gut, sind wir wieder bei der Viertelstunde. Wir wollten ja nur ein paar kurze Episoden aufnehmen. Genau, gebt uns mal Feedback, ob ihr diese kurzen Episoden besser findet oder die langen Episoden besser findet. Und gebt uns vor allen Dingen Feedback, was ihr am liebsten an Archetypen im Rollenspiel spielt. Genau. Mittlerweile kriegen wir auch irgendwie das Ende immerhin. Sag einfach Tschüss und ich leg auf. Ja, bloß diesmal nicht. Weil, ja, jetzt habe ich schon gesagt. Einfach, also es gibt Dinge, die thematisiert man nicht, sonst funktionieren sie nicht mehr. Richtig. Kleistisches Marionettentheater und so. Na gut, wir sagen dann mal Tschüss. Und irgendeiner muss dann wieder klugscheißen und dann. Halt die Fresse! Die...